Dann können wir jetzt auch mit was Inhaltlichem anfangen. Der Titel der Veranstaltung heute Abend ist der Iran und die Atombombe. Dazu haben wir Simone Diener-Hartmann eingeladen. Die ist Sprecherin der Kampagne Stop the Bomb und die wird uns heute etwas über die Kampagne erzählen, die sich gegen das iranische Atomprogramm engagiert. Simone war jahrelang in der Antifa aktiv, gegen die FPÖ und gegen die Burschenschaften und ist jetzt heute eben Sprecherin dieser Kampagne und Mitherausgeberin des Buchs Der Iran, Analyse einer islamischen Diktatur und ihrer europäischen Förderer. Ich zeige das mal so rum. Das kann im Anschluss an die Veranstaltung auch zum Selbstkostenpreis für 20 statt 30 Euro käuflich erworben werden. Vielleicht, falls da Interesse besteht. Warum eine Antifaschistin heutzutage aktiv ist gegen das iranische Regime, erklärt die Simone euch, glaube ich, gleich selber. Ich übergebe das Wort. Warte, ich schiebe es noch ein bisschen rüber vielleicht. Ja, okay. Ich denke, man hört mich. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass ich aus Wien komme und dass es sich um die Stop the Bomb-Kampagne in Österreich handelt. Ich möchte dir mal danken für die Einladung und freue mich, dass hier so viele hierher gefunden haben. Ich möchte heute zweierlei versuchen, und zwar zum einen werde ich etwas über die Kampagne Stop the Bomb erzählen und den unmittelbaren Anlass dieser Kampagne, also das geplante Geschäft der österreichischen Öl- und Mineralgasverwaltung OMV mit dem Iran. Zum anderen möchte ich auch einiges zum Charakter des iranischen Regimes, und zwar nicht nur zu Ahmadinejad, sondern zum Regime als Ganzen erzählen. Angesichts der immensen und unmittelbaren Bedrohung, die vom iranischen Regime nicht nur für Israel, sondern letztlich für die gesamte Menschheit ausgeht, ist politisches Handeln dringend geboten. Die Mischung aus apokalyptischem Wahn, eliminatorischem Antisemitismus und nuklearen Ambitionen, die das Regime in Teheran ausmacht, welches seit 30 Jahren die iranische Bevölkerung terrorisiert, diese Mischung trägt ein Drohpotenzial in sich, das heute einzigartig ist und nicht nur Ähnlichkeiten mit dem Nationalsozialismus aufweist, sondern auch tatsächlich in der Lage sein könnte, dessen Werk zu vollenden. Adornos kategorischer Imperativ, wonach alles zu unternehmen sei, damit Auschwitz sich nicht wiederhole, heißt heute, einen nuklearen Iran zu verhindern. Was also tun, um die Wahnvorstellungen der Mullahs nicht tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen? Ich denke, dass es zunächst darum geht, sich ein klares Bild über den Charakter des iranischen Regimes zu machen und verweise auch im Folgenden auf einzelne Artikel, die in unserem Buch Der Iran, Sophie hat das gerade vorgestellt, erschienen sind. In den deutschen und österreichischen Medien geht es ja, wenn die Vernichtungsdrohungen des Iran gegenüber Israel erwähnt werden, immer nur um den iranischen Präsidenten Ahmadinejad. Und das ist natürlich auch eine Verharmlosung, denn es wird ja so getan, als wäre das Problem vom Tisch, wenn nur Ahmadinejad weg ist. Und das könnte ja nach den nächsten Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr tatsächlich der Fall sein. Ich möchte dagegen kurz verdeutlichen, dass die Vernichtungsdrohungen gegen Israel weder neu noch auf Ahmadinejad beschränkt sind, sondern ein integraler Bestandteil des Regimes sind. Ali Khamenei, der Nachfolger von Ayatollah Khomeini, erklärte 1999 bei einer Kundgebung zum Al-Quds-Tag, dem Jerusalem-Tag, ich zitiere, es gibt nur eine Lösung für das Nahostproblem, die Vernichtung und Zerstörung des jüdischen Staates. Auch der im Westen als moderat gehandelte iranische Ex-Präsident Rafsanjani spekulierte zwei Jahre später auf derselben Kundgebung, auch auf dem Al-Quds-Tag, darüber, dass bereits der Einsatz einer Atombombe gezündet in der Nähe von Tel Aviv ausreichen würde, um Israel zu vernichten. Der Märtyrergedanke, zentraler Kern des politischen Islams, kommt bei ihm auch nicht zu kurz. So nimmt er den Tod von Millionen Iranern als Folge eines israelischen Gegenschlages in Kauf. Ich zitiere, wenn eines Tages die islamische Welt ebenfalls mit Waffen ausgestattet ist, wie sie Israel heute besitzt, dann wird die Strategie der Imperialisten zum Stillstand kommen, denn schon der Einsatz einer einzigen Atombombe im Inneren Israels wird alles vernichten. Auch wenn dies der islamischen Welt Schaden zufügen wird, ist es nicht widersinnig, so eine Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Auch exiliranische Autoren verweisen darauf, dass es in der iranischen Führung heute maßgebliche Kräfte gibt, für die es zweitrangig ist, was vom Iran nach einem flächendeckenden Krieg mit den USA übrig bliebe. Solche Überlegungen stehen auch ganz in der Tradition von Khomeini, der schon kurz nach der Revolution von 1979 erklärt hatte, der Iran könne ruhig untergehen, wenn nur der Islam den Sieg im weltweiten Kampf gegen die Ungläubigen davontrage. In einer Rede in Qom führte er 1980 aus, ich zitiere, wir beten nicht den Iran an, wir beten Allah an. Ich sage, soll der Iran brennen. Ich sage, soll dieses Land in Rauch aufgehen, vorausgesetzt, der Islam erweist sich als siegreich. Zitat Ende. Die Feindbestimmung Khomeinis und seiner Nachfolger ähnelt durchaus jener des Nationalsozialismus mit seinem Hass auf Bolschewismus, westliche Plutokratie und Judentum. Ich zitiere, den internationalen Kommunismus bekämpfen wir ebenso wie die Weltverschlingenden im Westen, die von Amerika angeführt werden, sowie den Zionismus und Israel. Das Ziel des iranischen Regimes ist eine formierte Gesellschaft, in der auf individuelle Freiheit und ökonomischen Wohlstand bereitwillig verzichtet werden soll, um dem nationalen Ziel der Einigung der islamischen Umma unter schiitischen Vorzeichen und der Vernichtung des jüdischen Staates zu dienen. Gleichzeitig erhebt das Mullah-Regime aber auch einen globalen Herrschaftsanspruch. Khomeini hat schon sehr früh klargestellt, ich zitiere, wir werden unsere Revolution in die ganze Welt hinaustragen, denn unsere Revolution ist islamisch universal. Der Kampf wird so lange anhalten, bis der Ruf, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist der Prophet Gottes, in der ganzen Welt erschallt. Diesem Ziel wird auch seit der islamischen Revolution emsig nachgegangen. Das iranische Regime unterstützt, wie bekannt ist, terroristische Gruppen wie die Hamas und die Hisbollah und war auch an zahlreichen Anschlägen auf jüdische Einrichtungen und Morden an Oppositionellen in Europa beteiligt, unter anderem auch in Wien und Berlin Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre. Heute besitzt der Iran über eine Armee an Selbstmordattentätern, die nur auf den Befehl aus Teheran warten, um in den Metropolen dieser Welt, auch in Europa, losschlagen zu können. Im Iran haben sie schon losgeschlagen. Regelmäßig erklärt Ahmadinejad, dass für die Rückkehr zum reinen Islam die Säuberung der Milieus der Kritiker, der unmoralischen und ausschweifenden Jugend, der Drogenhändler und der Schnapsbrenner unerlässlich sei. Nach Angaben von Amnesty International wurden bis September 2007 bereits 154 Menschen hingerichtet, im Jahr 2006 waren es 177. Damit ist die Islamische Republik Iran das Land, das in Relation zu seiner Bevölkerung gleich hinter Saudi-Arabien die höchste Rate an Hinrichtungen weltweit hat. In absoluten Zahlen ist der Iran der Staat, in dem weltweit die meisten Jugendlichen hingerichtet werden und in der Gesamtzahl der Opfer rangiert er gleich hinter China auf Platz 2 bezüglich der vollstreckten Todesurteile. Unter jenen, die auf eine Hinrichtung durch Erhängung oder Steinigung warten, befinden sich gerade auch in letzter Zeit ja nicht wenige vermeintliche Kollaborateure mit Israel. Die Hinrichtung jener, die mal tatsächlich, mal vermeintlich homosexuelle Handlungen vornehmen, sind im Iran seit 1979 gesetzlich im Rahmen der Scharia festgelegt. Seit 1979 sollen im Iran Menschenrechtsorganisationen zufolge mindestens 4000 Homosexuelle oder vermeintlich Homosexuelle hingerichtet worden sein. Eine andere Grundlage der Islamischen Republik Iran ist die absolute Entscheidungsgewalt über die Beziehungen der Geschlechter. Die Sexualfeindlichkeit des Regimes manifestiert sich unter anderem in dem Zwang zum Tragen des Schleiers. Diese Verhüllung der Frau soll den Mann vor der weiblichen sexuellen Versuchung schützen. Gegen alle Frauen, die sich unislamisch verhalten, ist der Mann zu Übergriffen ermächtigt. Für Ehebruch und vorehelichen Geschlechtsverkehr ist nach dem iranischen Strafgesetzbuch die Steinigung vorgesehen, damit die Todesstrafe. Der groß angelegten Kampagne zur Wiederherstellung der Moral, wie es damals hieß, fielen zu großen Teilen schlecht verschleierte Frauen zum Opfer. Allein im Frühling und im Sommer 2007 wurden 35.000 Frauen wegen des Verstoßes gegen die islamische Kleidervorschrift verhaftet. Am 4. Februar, um ein Beispiel zu geben, am 4. Februar letzten Jahres wurden die zwei Schwestern Zore und Asar Kabiriniat unter dem Vorwurf des Ehebruchs verhaftet und am 6. August 2007 zum Tode durch Steinigung verurteilt. Die Vollstreckung steht noch aus, wobei man hier auch dazu sagen muss, dass Ehebruch und Vergewaltigung oft in eins fallen. Also es gibt auch sehr viele Fälle, wo Frauen aufgrund der vermeintlichen Ehebruchs verurteilt werden, obwohl es sich um eine Vergewaltigung gehandelt hat. Während Europa den islamischen Faschisten den Rücken reibt, arbeitet das Regime an seinem wichtigsten Programm weiter, dem Atomprogramm, das entgegen mancher anderer Gerüchte durchaus einen militärischen Zweck hat. Dafür gibt es viele Anhaltspunkte, ich möchte jetzt hier nur auf ein paar eingehen. Zum einen ist es so, dass der Iran über keinerlei zivile Infrastruktur verfügt, die sozusagen den zivilen Einsatz der Nukleartechnologie überhaupt möglich machen würde. Zum anderen ist es auch so, dass der Iran über Raketen verfügt, die eine Reichweite haben, die nur Sinn machen würde mit nuklearbestückten Sprengköpfen, da die Zielgenauigkeit dieser Raketen viel zu ungenau ist. Außerdem hat der Iran mehrere Angebote seitens der Europäischen Union und Russland ausgeschlagen, die fossiles Material im Gegenzug für den Stopp des gesamten nuklearen Kreislaufs angeboten haben. Also auch hier ist klar, es geht um die Urananreicherung und es geht nicht darum, aus der Atomenergie einen zivilen Nutzen zu ziehen. Das ist auch, also das Atomprogramm und die militärische Nutzung des Atomprogramms ist auch der Grund dafür, dass der Iran im Visier der IAEO und des UNO-Sicherheitsrates steht. Hier geht es, um konkreter zu werden, um den Verstoß gegen den Atomwaffensperrvertrag, der vorsieht, dass alle Staaten, die keine Nuklearwaffen besitzen, mit der IAEO ein spezielles Abkommen schließen. Diese sogenannten Safeguard-Abkommen sollen sicherstellen, dass die Vertragsstaaten ihre Verpflichtungen aus dem Sperrvertrag einhalten, also insbesondere keine Atomwaffen herstellen und erwerben. Der Iran, wie er bekannt ist, hat in dieser Richtung ja sich jegliche Auskunft verweigert. Nur ganz kurz, vielleicht kommt das, dann kann man das auch noch in der Diskussion dann weiter verfolgen. Letztes Jahr ist ja der National Intelligence Estimate herausgekommen, der von den amerikanischen Geheimdiensten verfasst wurde und wo quasi ja die Weltöffentlichkeit zu Anfangs davon ausgegangen ist, dass der Iran sein Atomwaffenprogramm eingestellt hat. Dem ist allerdings, das stimmt allerdings so nicht, denn auch im NRI steht drinnen, dass es sich lediglich um eine seiner drei Komponenten, also um eine der drei Komponenten des Atomprogramms gehandelt hat. Und das war weder die Urananreicherung noch die Entwicklung von entsprechend weiten Raketen, sondern es ist da ganz konkret um die Zündung sozusagen selber gegangen. Also das ist auch der Teil innerhalb des Atomprogramms, der am einfachsten entweder zu bekommen oder auch zu entwickeln ist. Also das wurde sozusagen eingestellt, alles andere ist weitergelaufen. Nicht nur der technologische Fortschritt, Massenvernichtungswaffen, die in Sekunden das Ende einer ganzen Nation bedeuten können, macht die Wiederholung des scheinbar Unmöglichen möglich. Ausschlaggebend ist die praktizierte islamische Ideologie der Mullahs, die einem und einer jeden mit dem Tod drohen, der bzw. die sich dem Zwang zum Wahn nicht unterordnen will. Wird Europa dem Expansionsbestreben der Mullahs weiterhin tatenlos zusehen? Bislang hat es ja den Anschein, dass die Europäer eher gewillt sind, an ihrem eigenen Grab mitzuschaufeln, als Schritte zu unternehmen, die die iranische Gefahr rechtzeitig einzudämmen versuchen. Sowohl außen- wie auch innenpolitisch herrscht das Mantra des Dialogs vor, wobei dieser Dialog sich derart gestaltet, dass die eine Seite die andere Seite immer wieder aufs Neue ins Lächerliche zieht. Die solcher Art Bloßgestellten reagieren aber dennoch nicht mit einem Abbruch der Gespräche, sondern beharren auf einer Intensivierung des Dialogs. Gleichzeitig wird vor dem allerorts aufkeimenden politischen Islam mittels Zugeständnissen kapituliert. Die Debatte rund um den sogenannten Karikaturenstreit war ja erst der Anfang dieser Entwicklung. Damit aber geben sich die europäischen politischen Eliten nicht nur sich selber preis, sondern eine Gesellschaft, die beileibe nicht perfekt ist und an der es auch alles Mögliche zu kritisieren gibt, wie ja wohl in den nächsten Tagen hier auch passieren wird. Aber es ist trotzdem eine Gesellschaft, die Errungenschaften sich erkämpft hat, wie etwa den bürgerlich-demokratischen Rechtsstaat, dessen Existenz in seiner bestehenden Form auf dem Spiel steht. Jene Europäer, die ein Leben unter der Rule of Law, der islamischen Scharia vorziehen, und darum geht es, werden gegen diejenigen kämpfen müssen, die ihnen die Waffe an den Kopf halten, angetrieben von dem Ziel, die Scharia, das islamische Recht, weltweit durchzusetzen. Wenn nukleare Waffen erst einmal in die Hände eines Regimes islamischer Messianisten gegeben werden, wird die Welt eine andere sein. Mit der Atombombe in Händen haben die Mullahs freie Hand, ihre messianistischen Welteroberungspläne in die Tat umzusetzen. Der jüdische Staat wäre nach nicht einmal 100 Jahren seines Bestehens kurz vor seinem Ende. Die iranische Bevölkerung würde die letzte Hoffnung auf eine revolutionäre Umwälzung des Regimes verlieren und Europa wäre gezwungen, wenn es nicht sowieso schon bereitwillig mitmacht, den Agenten des Mullah-Regimes zu folgen. Den Europäern wurde Anfang des letzten Jahrhunderts mehrere Optionen angeboten. Entschieden haben sie sich zunächst für die schlimmste. Sei es die Kooperation mit dem Nazifaschismus, sei es der Versuch, ihn durch Zugeständnisse zu befrieden. Die eine Hälfte Europas musste anschließend gemeinsam mit den USA und der Sowjetunion all seine zur Verfügung stehende Macht aufbieten, um die andere Hälfte Europas unter Führung Deutschlands, die sich der vollendeten Barbarei verschrieben hatte, unter unvorstellbaren Opfern niederzuringen. Heute haben die Europäer wieder die Wahl. Wie diese Wahl ausfällt, wird auch von der europäischen Öffentlichkeit abhängen. Haben wieder einmal alle etwas gewusst, aber niemand etwas getan? In Österreich hat sich ob der iranischen Bedrohung im Herbst letzten Jahres die Koalition Stop the Bomb, Bündnis gegen das iranische Vernichtungsprogramm, zusammengefunden, um der Politik des Appeasement und Kollaboration etwas entgegenzusetzen. Und stattdessen fordern wir eine Politik der Härte, etwa mittels gezielter politischer und wirtschaftlicher Sanktionen, die den Kern des Mullah-Regimes treffen sollen und das Regime schwächen. Ausgangspunkt unserer Kampagne war der im April 2007 unterzeichnete Vorvertrag des österreichischen Erdölkonzerns OMV mit dem Iran über ein gemeinsames Erdgasprojekt. Das Gesamtvolumen dieses geplanten Geschäfts soll 22 Milliarden Euro bei einer Laufzeit von 25 Jahren betragen. Experten sind davon überzeugt, dass diese Summe dazu verwendet werden wird, das iranische Atomprogramm zu finanzieren und die aktuellen internationalen Sanktionen gegen den Iran zu unterlaufen. Hier ist auch wichtig festzustellen, dass der Großteil der iranischen Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft kommt. Das heißt, der Iran ist direkt von diesen Einnahmen abhängig. Die OMV ist dabei nicht irgendein Unternehmen, sondern sie ist die größte Mineralölgesellschaft in Mitteleuropa. Der österreichische Staat hält selber mit über 31% den Hauptanteil an ihr. Wolfgang Gruttensdorfer, der Generaldirektor der OMV, gehörte selber für mehrere Jahre der österreichischen Regierung an, für die Sozialdemokratische Partei, die ja schon immer über enge Verbindungen zur OMV verfügte. Dieser massive Ausbau bereits bestehender wirtschaftlicher Beziehungen, und Österreich ist ja dabei, die Beziehungen mit dem Iran auszubauen, würde Österreich und Europa zu langfristigen strategischen Partnern des iranischen Regimes machen. Gleichzeitig befördert sich Europa damit in eine Position, die eine der wichtigsten ökonomischen Grundlagen direkt von jenem Staat abhängig macht, der die westliche Lebensweise verabscheut und seit 30 Jahren einen Krieg gegen jene führt, die diese innerhalb und außerhalb seiner Grenzen repräsentieren. Was darin wichtig ist, also was noch dazu kommt zu diesem geplanten Deal der OMV, ist die sogenannte Nabucco-Pipeline. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand etwas schon darüber gehört hat, aber die Nabucco-Pipeline ist ein Projekt der Europäischen Union, um um eine Energieunabhängigkeit von Russland herzustellen. An diesem Projekt ist auch die österreichische OMV federführend beteiligt. Und das eigentliche Ziel ist es, eine Pipeline zu bauen, die von Iran bis nach Österreich reicht und dann über Österreich an die gesamte Europäische Union weiter verteilt wird. Es gibt nun jetzt Stimmen innerhalb der OMV, die sagen, das ist natürlich jetzt schwierig, momentan den Iran so einzubringen, auch innerhalb der Europäischen Union gibt es da ein bisschen Kritik daran. Allerdings ist es so, dass Nabucco nur dann Sinn machen würde, wenn der Iran angeschlossen werden würde, weil der Iran nach wie vor über die höchsten Erdgasreserven der Welt verfügt. Um wieder zurückzukehren zu dem Deal, um den es jetzt hier geht, dieser Deal wird von allen im österreichischen Parlament vertretenen Parteien unterstützt. Sozialdemokraten, Konservative, Grüne und die extreme Rechte haben die Reihen fest geschlossen und verweigern sich Forderungen, die Verhandlungen mit dem Iran einzustellen. Hier muss man die Kommunistische Partei Österreichs allerdings lobend herausnehmen, denn das ist die einzige Partei in Österreich, die diesen Deal öffentlich auch kritisiert. Aus dem österreichischen Außenministerium heißt es, dass alle internationalen Sanktionen eingehalten werden. Der österreichische Bundeskanzler Gusenbauer, Sozialdemokrat, beharrt trotz besseren Wissens darauf, dass es sich bei der OMV um ein Privatunternehmen handelt und hat im Zusammenhang mit dem geplanten Iran-Deal darauf hingewiesen, dass Menschenrechte hinter wirtschaftlichen Interessen zurückstehen müssten. Er war da sehr offen. Gegen das geplante Geschäft der OMV haben wir, also Stop the Bomb, im Dezember letzten Jahres eine Online-Petition gestartet, die mittlerweile an die 6.000 Unterstützerinnen gefunden hat. Unter ihnen auch nicht wenige prominente Namen. Der Grund, warum ich das sage, ist, weil es einfach das einfacher macht, unser Anliegen auch in der Öffentlichkeit zu vertreten. Also wir wollen, ich werde jetzt auch keine Namen aufzählen, aber es hilft natürlich, wenn man so eine Kampagne startet, dass man eben auch einiges an prominenter Unterstützung dafür gewinnt. In unserem Bündnis finden sich Leute mit ganz unterschiedlichen politischen Hintergründen. Wir haben Sozialdemokraten, wir haben auch ein Mitglied der konservativen Partei, Leute, die einen grünen oder kommunistischen Hintergrund haben, Antideutsche. Wir haben Leute aus dem lesbisch-schwulen und antifaschistischen Spektrum, aus der jüdischen Gemeinde und aber auch aus der iranischen Opposition, mit der wir versuchen, sehr stark zusammenzuarbeiten. Uns alle eint die Sorge vor einem atomar bewaffneten iranischen Regime. Neben der Verhinderung des geplanten OMV-Geschäfts geht es uns darum, eine öffentliche Debatte über die iranische Bedrohung und die Einschränkung dieser Gefahr in Gang zu setzen. Aus diesem Grund haben wir auch Anfang Mai die internationale Konferenz die iranische Bedrohung, die Islamische Republik, Israels Existenzkampf und die europäischen Reaktionen organisiert, die sich als Einspruch gegen die Indifferenz, mit der große Teile der österreichischen und europäischen Öffentlichkeit dem Terror gegen die iranische Bevölkerung und der Vernichtungsdrohung gegen Israel seitens der Teheraner Mullahs begegnen, verstanden hat und auch für einige öffentlich geführte Diskussionen gesorgt hat. Etwa zeitgleich hatte auch eine ganz ähnliche Konferenz in Berlin stattgefunden, die vom Mid East Freedom Forum organisiert wurde. 2 Wochen nach dieser Konferenz haben wir an der Hauptversammlung der OMV teilgenommen. Also die OMV ist eine Aktiengesellschaft, das heißt, sie muss jedes Jahr eine Hauptversammlung abhalten, an der alle möglichen kleinen Aktionäre teilnehmen können. Einige Leute von uns haben sich auch manche mehrere Aktien der OMV besorgt, um sozusagen vom Rederecht und Fragerecht Gebrauch machen zu können. Während ein Teil von uns draußen demonstriert hat, haben wir drinnen den Vorstand mit unseren Fragen zum geplanten Iran-Geschäft so sehr in Bedrängnis gebracht, dass er uns das Wort entzogen hat und sich der Zustimmung des Publikums an Kleinaktionären, also so, man kann sich da so typisch österreichische Kleinaktionäre, Kleinbürger, das ist sozusagen das typische Kleinbürgertum vorstellen. Der Zustimmung dieses Publikums konnte sich die Geschäftsführung eben sicher sein. Allerdings führte das Pfeifkonzert der Anwesenden dazu, dass die internationale und nationale Presse sichtlich geschockt über die österreichischen Gepflogenheiten berichtete, was zu einer Fortsetzung der öffentlichen Debatte über das geplante Geschäft mit dem Iran führte. Was da dazu zu sagen ist, dass dieser Deal wurde ja schon im April 2007 angekündigt, und man muss sagen, dass eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, als die Kampagne gestartet wurde, es überhaupt keine öffentliche Debatte darüber gab und dass erst mit dem Start unserer Kampagne und der Aktivitäten, die wir im Laufe des letzten halben Jahres gesetzt haben, überhaupt erst eine öffentliche Debatte zu diesem Thema stattgefunden hat und dass jetzt einfach auch die iranische Bedrohung als solche viel mehr Thema ist, als es vorher in Österreich war. Manche in Österreich wollen aber gar nichts von einer iranischen Bedrohung wissen. Gudrun Hara zum Beispiel, das ist die Außenpolitik-Chefin beim Standard. Dem entspricht in Deutschland etwa die Frankfurter Rundschau, also eine linksliberale Tageszeitung. Hara spricht von einer Iranophobie, also so Islamophobie, Iranophobie. Der Chef, der Außenpolitik-Chef des Profil, das Profil ist das österreichische Pendant zum Spiegel, Georg Hoffmann-Ostenhof, seines Zeichens Ex-Trotzkist, nennt es Hysterie, vor Ahmadinejad und den Mullahs zu warnen oder, wie er schreibt, einen, ich zitiere, gemeingefährlichen, gezielten und zynischen Versuch, die Menschen auf einen neuen Krieg einzustimmen, der von einer, ich zitiere, Fraktion der amerikanischen Öffentlichkeit angezettelt wird. Es gibt, mittlerweile hat er sozusagen, das ist schon ein älterer Artikel, mittlerweile hat er noch was draufgelegt, muss man dazu sagen. Also es wird bei ihm nur noch schlimmer. Ähnliches kann auch beim Innsbrucker Professor für Politikwissenschaft Gerhard Mangold nachgelesen werden, der die Reden Ahmadinejads für bloße rhetorische Tricks hält, die allein dem Machterhalt dienen sollen. Und natürlich ließen sich für derartiges auch zahlreiche Beispiele aus Deutschland aufzählen. Ich möchte hier nur auf das Buch von Christoph Bertram hinweisen, das sich nennt Partner nicht Gegner für eine andere Iran-Politik und eine etwa 100-seitige Werbeeinschaltung für das iranische Regime ist. Es gibt eine sehr gute Buchrezension darüber im, glaube ich, letzten Konkret von Stefan Kriegert, der dieses Buch auseinandergenommen hat. Es geht, also um das nur ganz kurz zu machen, also Bertram meint, dass Deutschland jetzt ein Bündnis mit dem Iran eingehen sollte. Und Christoph Bertram ist auch nicht irgendjemand, sondern Christoph Bertram arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das ist quasi der wichtigste deutsche Think Tank in Bezug auf die Außenpolitik. In diesen Reaktionen zeigt sich jene Mischung aus Rationalisierung und Ressentiment, wie sie schon in den letzten Jahren in den Debatten etwa über die Ursachen islamisch motivierter Anschläge anzutreffen waren, an denen ja in erster Linie die USA schuld gewesen sein sollen, die das Pulverfass Nahe Osten zur Explosion gebracht hätten. Deprivation, Armut und Unzufriedenheit sollen die Motive der Täter und Täterinnen sein. Der ideologische Hintergrund wird in der Regel verniedlicht oder vernachlässigt. Man will sich den Krieg vom Leib halten, der, diese Ahnung hat man ja zuweilen durchaus, etwas mit der Verteidigung bürgerlicher Errungenschaften zu tun hat. Solange die Europäer ihre Appeasement-Politik gegenüber jenen betreiben, die eine modernisierte Variante des Mittelalters herbeizubomben versuchen Und der Krieg, zumindest jener, der unmittelbar mit Waffen geführt wird, tausende von Kilometern entfernt stattfindet, scheint ihr Leben nicht unmittelbar von dieser weltweiten Auseinandersetzung betroffen zu sein. Gleichzeitig bildet der Anti-Amerikanismus ein Fundament der sich neu herausbildenden europäischen Werte, sodass, wenn es überhaupt so etwas wie ein nach rationalen Maßstäben gefasstes Interesse gibt, diese sich jedenfalls dem antiamerikanischen Ressentiment bereitwillig unterordnet. Das war zum Beispiel auch der Fall, als es nach dem Abschluss, also als es nach Bekanntgabe des geplanten OMV-Deals Kritik aus den USA gab. Da sind dann sozusagen gleich alle österreichischen Parlamentsparteien aufgesprungen und haben gemeint, wir lassen uns von Amerika nicht reinreden. Also das ist die erste Reaktion, bevor überhaupt sozusagen etwas Kritisches in Richtung dieses Deals formuliert wird, wie es zum Beispiel die Grünen getan haben, die von der OMV eingefordert haben, Inserate in iranischen Oppositionszeitungen zu schalten. Die Kampagne Stop the Bomb ist auch ein Versuch, diese Denkmuster zu durchbrechen. Die Bedrohung durch den politischen Islam ist eben keine Imagination von George W. Bush oder den Neocons, sondern eine empirische Gegebenheit, der Europa sich besser früher als später stellt. Hitler wie Khomeini und seine Nachfolger haben kein Geheimnis aus ihren Vorhaben gemacht, weil fast niemand es wahrhaben wollte, haben so viele dafür gebüßt. Heute zahlen die iranische und die israelische Bevölkerung den Preis der islamischen Revolution. Das Expansionsbestreben der Mullahs wird aber auch für Europa keinen Halt machen. Schließlich gilt es, Dar al-Islam, das Haus des Islams, zu vergrößern, der Dschihad, der heilige Krieg gegen die Ungläubigen, mit ihm begriffen. Die Uhr tickt. Der Iran soll laut neuesten Angaben bereits in einem Jahr volle Kontrolle über jene Technologie haben, die benötigt wird, um genügend Uran für eine Atombombe anzureichern. Ob die Welt es so weit kommen lassen wird, hängt auch, natürlich in beschränktem Maße, von jedem Einzelnen ab. Denn alles, was wir tun können, ist zu tun, was wir können, das heißt, was in unserer Macht steht. Die Bewegung gegen die iranische Bombe und das Mullah-Regime ist gemeinsam mit jener iranischen Opposition, die schon seit Jahren für einen säkularen und demokratischen Iran kämpft, im Wachsen. Aber noch stehen wir am Anfang. Und die Zeit ist knapp. Danke.